Der einheitliche Machtwille des Judentums. Das Judentum verfügt über kein Staatswesen. Der Sonderfall Palästina gehört nicht hierher. Die Angehörigen des jüdischen Volkes sind Staatsbürger der verschiedensten Staaten. Mangels eines jüdischen Staates kann es auch keine offizielle jüdische Staatsregierung geben. Dies hindert aber nicht das Bestehen einer geheimen obersten Leitung, deren Vorhandensein umso mehr angenommen werden muss, als das Judentum aller Länder der Erde in großen politischen Fragen mit einer Einmütigkeit vorgeht, die ohne zielbewusste, von einer höchsten Stelle ausgehende Befehlsgebung nicht denkbar wäre. In solchen, die Judenheit der ganzen Welt berührenden Fragen äußert sich der Bestand der jüdischen Weltregierung durch die Tätigkeit ihrer Exekutivorgane. Im Weltkrieg war es die Freimaurerei, der die Aufgabe oblag, auch die entferntesten und an sich unbeteiligtsten Staaten in den Krieg hineinzuzerren. Gegenwärtig ist es eine jüdische Spezialorganisation, die den Weltwirtschaftskrieg gegen Deutschland durchzuführen hat. Laut Berichten der Wiener jüdischen Wochenschrift Die Wahrheit vom 23. und 30. November sowie vom 7. Dezember 1934, tagte am 26. November 1934 in London unter dem Vorsitze des amerikanischen Rechtsanwaltes und Präsidenten der Anti-Nazi-League Samuel Untermeyer die Internationale Unparteiische Konferenz zur Organisierung und Intensivierung des Boykotts deutscher Waren und Dienste in der ganzen Welt. Untermeyer erklärte dabei ganz offen, dass es sich um einen, Zitat, friedlichen Krieg, einen Wirtschaftskrieg, Zitat Ende, handle. Wie dieser neue Weltkrieg ohne Waffen gedacht ist, teilt die in Paris erscheinende amerikanische Zeitung New York Herald vom 27. November 1934 mit, Zitat. Der Zweck der Organisation, der in der Entschließung festgelegt ist, besteht darin, einen Wirtschaftsboykott gegen Deutschland in jedem Lande herbeizuführen, bis das Hitler-Regime aus der Macht getrieben ist oder bis es die Rechte und das Eigentum der organisierten Arbeit, Gewerkschaften, wiederhergestellt hat. Es verkündet, dass es seine Versuche, die katholische und protestantische Kirche zu zerstören, aufgehoben hat und den religiösen Glauben aller Sekten wiederhergestellt hat und es alle antijüdischen Gesetze und Erlasse widerruft und aufgehört hat, die Juden zu verfolgen und zu achten. Erstens, es die Statuten und das Eigentum der Freimaurerlogen wiederhergestellt hat. Zweitens, es die deutsche Frauenschaft in die vollen Rechte und Privilegien wieder eingesetzt hat, deren sie durch das Hitler-Regime beraubt wurde. Es wurde beschlossen, dass die Weltorganisation sofort in allen Ländern nationale Körperschaften organisieren solle, in denen solche noch nicht bestehen. Zitat Ende. Es wirft sich da sofort die Frage auf, was die Wiederherstellung der marxistischen Gewerkschaften und der Freimaurerlogen oder was Fragen der christlichen Kirchen mit dem jüdischen Weltboykott, dem Wirtschaftskrieg, zu tun haben. Der Jude Untermeyer verlangt eben als Vertreter der jüdischen Weltregierung nichts anderes als die Wiederherstellung des jüdischen Einflusses in Deutschland im Wege des Marxismus und der Freimaurerei. Und indem er scheinheilig für das Christentum bzw. die religiösen Sekten eintritt, will er durch seine Forderung nichts anderes erreichen, als hier Bundesgenossen zu suchen und womöglich durch dieses die zersetzende Tätigkeit der amerikanischen internationalen Vereinigung ernster Bibelforscher wieder erlauben zu lassen. Das alles soll der friedliche Wirtschaftskrieg durchsetzen. Zur selben Zeit trat am 13. November 1934 in New York das Administrative Committee des American Jewish Congress zusammen und beschloss im Verein mit dem B'nai-B'rith-Orden, Zitat, die Bildung einer weltumspannenden jüdischen Organisation. Die Organisation solle den Namen Rat jüdischer Delegationen, Council of Jewish Delegations, tragen und die jüdischen Interessen beim Völkerbund vertreten. Zitat Ende. Aus der Wahrheit vom 23. November 1934. Da im Völkerbund nur Staatsregierungen vertreten sind, dürfen wir somit in diesem Rate jüdischer Delegationen diejenige Organisation erblicken, durch die die geheime jüdische Regierung zum ersten Male in äußere Erscheinung treten will. Eine hübsche Probe von patriotischem Denken lieferte uns der vom Judentum anerkannte Schriftsteller Arnold Zweig, wenn er schreibt, Zitat: Sie verachten ihn, den Staat, in dem sie wohnen, und sie betrügen ihn. Wenn man Betrug nennen darf, was nur Umgehung lästiger, sinnloser, zum Ärgernis hingestellter Vorschriften, Gesetze und Weisungen ist. Denn betrügen kann man nur jemanden, dessen Recht man anerkennt, obwohl und indem man es umgeht, sie aber haben eigene Vorschriften, Gesetze und Weisungen, die ihnen gelten, die sie nicht umgehen, und was der knechtende Staat ihnen entgegenstellt, ist ihnen ein sinnleeres, nicht bestehendes Formelwesen, auf das Bestechung, Missachtung und hinters Licht führen die einzig angemessene Antwort des Überlegenen und Gewitzten ist. Zitat Ende. Aus Ostjüdisches Antlitz, Weltverlag, Berlin. Wer darf nach solcher Äußerung noch leugnen, dass die alten Vorschriften des Talmud und Schulchan Aruch über die Denkungsweise der Juden gegenüber den Nichtjuden im Geiste dieses Volkes noch immer fortleben? Und wer darf die Protokolle für unecht erklären, wo sie doch nichts anderes vorschreiben, wenn sie sagen, Zitat, wir dürfen uns von Bestechung, Betrug und Verrat nicht abhalten lassen, sobald dieses für unser Ziel dienlich sein kann, Zitat Ende. Diese wenigen Zitate aus Judenmund dürften genügen, um darzutun, dass das Judentum der ganzen Welt durch Rasse und Religion verbunden sich für ein Sondervolk hält, das den staatsbürgerlichen Patriotismus jederzeit seinen jüdisch-nationalen Zielen unterordnet und die sogenannte Assimilation, das Aufgehen in den Gastvölkern, ablehnt. Jede aus gelegentlichen taktischen Gründen entgegengesetzte Äußerung oder Handlung ist nur Schein. Zitat: Werdet Christen, wenn ihr nicht anders könnt, aber wahret das Gesetz Moses in euren Herzen. Zitat Ende steht sehr treffend im Toledanerbrief. Das einzige und alle Juden einigende Ziel dieses durch Blut und Nationalreligion verbundenen Volkes ist die Erringung der Herrschaft über alle Völker der Erde in Erfüllung der ihm durch seine Religion zugeteilten Mission. Darüber wurde bereits an anderer Stelle gesprochen und ich verweise in Ergänzung meiner Ausführungen auf die Bücher des Franzosen Roger Lambelin, L'Impérialisme d'Israël, Grasset, Paris, 1924, des Russen Schwarz-Bostunitsch, Jüdischer Imperialismus, Landsberg am Lech, 1935, der Amerikanerin L. Fry, Waters Flowing Eastward, Chateau, 1934, des Polen Dr. Trzeciak, Der Messianismus und die Judenfrage, Warschau, um nur einige wenige Werke aus der Literatur der Welt zu zitieren. Es war auf dem 3. Zionistenkongress in Basel im Jahre 1899, wo Max Nordau, Rekte Maximilian Simon Südfeld, laut stenografischem Sitzungsprotokoll, Verlag des Vereins Eretz Israel, Wien, 1899, sagte, Zitat, in der jüdischen Überlieferung tritt beständig in mannigfachen Formen der Gedanke zutage, dass eine winzige Minderheit der lebendige, der wesentliche, der allein ausschlaggebende Teil des Volkes ist. Nicht den 22.000, sondern den 300 Kriegern Gideons wird die Aufgabe zugeteilt, die Amalekiter zu schlagen. In Klammern tosender Beifall und Händeklatschen. Unsere Rabbiner sind noch ausschließlicher und behaupten, das Los des ganzen Volkes sei auf 36 Gerechte gestellt. Tosender Beifall und Händeklatschen. Zitat Ende. Es dürfte Sache des Judentums sein, aufzuklären, warum bei der Erwähnung der 300 und vor allem der 36 Gerechten tosender Beifall einsetzte. Interessant ist es jedenfalls, dass auch der Jude Walter Rathenau von den 300 Männern der obersten Führung spricht. Denn wie sich Rathenau die volle Herrschaft der Juden dachte, schilderte er in der Neuen Freien Presse vom 25. Dezember 1909, Zitat: Auf dem Arbeitsfelde der wirtschaftlichen Führung hat im Laufe eines Menschenalters sich eine Oligarchie gebildet, so geschlossen wie die des alten Venedig. 300 Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents und suchen sich Nachfolger aus ihrer Umgebung. Die seltsamen Ursachen dieser seltsamen Erscheinung, die in das Dunkel der künftigen sozialen Entwicklung einen Schimmer wirft, stehen hier nicht zur Erwägung. Zitat Ende. Und merkwürdig ist es, dass Rathenau nach Jahren wieder auf die 300 Männer zu sprechen kommt. Das Neue Wiener Journal vom 14. Dezember 1927 veröffentlichte nämlich folgenden Brief Rathenaus. Zitat: Mein lieber und sehr verehrter Herr Wedekind, Ihre geistreiche Anregung hat mich aufs Lebhafteste interessiert. Aber lassen Sie mich vertraulich Ihnen sagen, die wirklichen 300 haben die Gewohnheit und Vorsicht, ihre Macht abzuleugnen. Wenn Sie sie aufrufen, werden Sie sagen, wir wissen von nichts, wir sind Kaufleute wie alle anderen. Dagegen werden nicht 300, sondern 3000 Kommerzienräte sich melden, die Strümpfe oder Kunstbutter wirken und sagen, wir sind es. Die Macht liegt in der Anonymität. Zitat Ende. Gewiss, Rathenau hat recht. Die Macht liegt in der Anonymität. Das Judentum weiß seit Jahrhunderten, was Rathenau, einer seiner Eingeweihten, damit andeutete. Und darum ist die jüdische Geheimregierung die mächtigste der Welt. So lange, bis ihr die Anonymität genommen sein wird. Zusammenspiel zwischen proletarischen und kapitalistischen Juden. Es ist Gemeingut der gebildeten Welt, soweit diese sich mit der Judenfrage beschäftigt, dass der Marxismus in allen seinen Abarten eine Funktion der Hochfinanz ist, ein Arm des Judentums, den dieses zielgerecht einsetzt, indem es ihn je nach der Aufgabe, die das betreffende Land jeweils im jüdischen Weltplane zu erfüllen hat, seine besondere Mission zuteilt. Ich verweise auf die Schrift Alfred Rosenbergs »Die internationale Hochfinanz als Herrin der Arbeiterbewegung in allen Ländern«, die ich in Berlin zu den Akten einreichte, sowie auf das Standardwerk »Judas Schuldbuch« von Wilhelm Meister. Diese Schriften beweisen deutlich das Zusammenspiel der scheinbar feindlichen Brüder. Ich beschränke mich daher, hier nur einige Beispiele anzuführen. Der jüdische Schriftsteller Bernard Lazare schreibt in L'Antisemitisme, Zitat, »Es steht außer Zweifel, dass Sie, die Juden, durch Ihr Gold, durch Ihre Energie, durch Ihr Talent die europäische Revolution unterstützen und ihr sekundieren. Im Verlauf dieser Jahre haben Ihre Bankiers, Ihre Industriellen, Ihre Dichter, Ihre Schriftsteller, Ihre Volksführer, wenn auch durch verschiedene Ideen bewegt, demselben Ziele zugestrebt. Indem Sie, die Juden, für den Triumph des Liberalismus arbeiten, arbeiten Sie für sich.« Zitat Ende. Lazare traf den Sinn der Protokolle, Zitat, »Nachdem wir dem Staatskörper das Gift des Liberalismus eingeimpft hatten, hat sich seine ganze politische Beschaffenheit verändert. Die Staaten wurden von einer tödlichen Krankheit, der Blutzersetzung, befallen. Man braucht nur das Ende ihres Todeskampfes abzuwarten.« Zitat Ende. Protokoll 10,11. Lazare gesteht übrigens ganz offen zu, erstens, dass das Judentum alle Revolutionen unterstützt, zweitens, dass diese Unterstützung geleistet wird einerseits durch das Gold der Bankiers, andererseits durch die Tätigkeit der Volksführer. Zitat: Wir rechnen damit, alle Völker zur Errichtung des neuen grundlegenden Baues, dessen Plan wir entworfen haben, heranzuziehen. Wenn wir unsere Staatsumwälzung vollzogen haben, dann werden wir den Völkern sagen, wir zerstören jetzt die Ursachen eurer Qualen, die Nationalitäten, die Grenzen. Zitat Ende. Protokolle 10, 3 und 4. Hier interessiert uns jedoch nur die Feststellung, dass Juden der verschiedensten Richtungen, die gelegentlich in größtem Gegensatz zueinander stehen, durch ein gemeinsames Ziel miteinander verbunden sind. Die Kampfmittel und die Kampfwege sind verschieden, das Kampfziel ist dasselbe. In der jüdischen Prager Selbstwehr, Aprilnummer 1923, lesen wir folgende Worte des Lobes auf Trotzki Braunstein. Zitat: Sein intensiver Wille zur Macht entfaltete eine ungeheure Aktivität. Das Streben, überall der Erste zu sein, war der Grundzug seines Wesens. Die Revolution und sein aktives Ich flossen zusammen. Alles, was außerhalb der Revolution war, war auch außerhalb seines Ich und deshalb interessierte es ihn nicht. Die Arbeiter interessieren ihn nur als notwendige Objekte seiner Aktivität und seiner revolutionären Tätigkeit. Die Gesinnungsgenossen lediglich als Mittel, durch deren Mitwirkung seine Bestrebungen verwirklicht werden konnten. Zitat Ende. Diese Auffassung entspricht wieder den Protokollen. Zitat: Wir werden den Arbeiter als der Befreier von seiner Unterdrückung erscheinen, indem wir ihm vorschlagen, in die Reihen unserer Armeen von Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten einzutreten. Diese Gruppen fördern wir stets, wobei wir den Schein erwecken, dass wir ihnen helfen. Zitat Ende. Protokoll 3.7. Um einen hochkapitalistischen Juden sprechen zu lassen, ist hier anzuführen, was Rathenau schrieb. Zitat: Ich glaube nicht, dass es viele gibt, die so nachhaltig wie ich dem Umschwung der Verhältnisse vorgearbeitet haben. Zitat Ende. Aus dem Brief an Staatsminister A.D. Dr. Südekum vom 16. November 1919, zitiert nach Rathenaus Politische Briefe, Dresden 1929. Zitat: Dass die Revolution an demjenigen Bürgerlichen, der 20 Jahre lang ihre Waffen geschärft und der kapitalistischen Ordnung das einzige System entgegengesetzt hat, das durchführbar ist und durchgeführt wird, vorübergeht, ohne Gruß und Zuruf. Wie konnte das geschehen, Herr Hollitscher, dass in diesen Tagen die Jugend Deutschlands an mir, der ich diese Revolution in Wahrheit geschaffen habe, ohne Dank und Gruß vorübergegangen ist? Zitat Ende. Aus dem Brief an Dr. A. Hollitscher vom 21. November 1918, zitiert nach Hollitscher, Mein Leben in dieser Zeit, Berlin Rowohlt Verlag. Zitat: An sich wäre ich demnach wohl weniger kompromittiert als die meisten Sozialisten. Und dennoch ist mein Verhältnis zum Sozialismus, insbesondere zu dem mir näherstehenden linken Flügel, ein sehr bedenkliches. Zitat Ende. Aus einem Brief an Peter Hammes vom 23. Juni 1919, zitiert nach Rathenaus Politische Briefe. In seiner Schrift Der Kaiser, Seite 55, nennt Rathenau die Diktatur den Wunschgedanken der russischen Revolution, dem er als praktischen Zukunftsgedanken, das heißt als politisches Endziel, eine Aufhebung der europäischen Schichtung unter der Staatsform sozialistischer Freistaaten gegenüberstellt. Dies ist der gleiche Gedanke wie bei Trotzki, nur anders ausgedrückt. Das Endziel des russischen Ministers Trotzki und des deutschen Ministers Rathenau ist das gleiche, und zwar entsprechend dem Programm der angeblich falschen Protokolle. Die Tribuna Prag brachte am 5. März 1921 laut Sjodneceni vom 1. Mai 1921 folgende Äußerung des tschechischen Sozialdemokraten Fleischner. Zitat: Rathenau findet meine Anschauung völlig richtig, dass Lenin Rathenaus Kriegswirtschaft nachahme. Rathenau belegt die Richtigkeit meiner Anschauung durch die Mitteilung, dass sich die Sowjetregierung unmittelbar bei ihm die Organisationspläne für die einzelnen Zentren bestellt habe. Zitat Ende. Um die Zusammenhänge zwischen großkapitalistischen Juden und dem sogenannten proletarischen Judentum noch an einem anderen Beispiel zu verfolgen, zitiere ich die jüdische Presse vom 15. Oktober 1920, die über den großen jüdischen Finanzmann Jakob Schiff schreibt, Zitat: Im russisch-japanischen Kriege hat er das kapitalarme Japan mit Finanzmitteln versehen, um das Zarentum zu erschüttern, ebenso wie er die russische Revolution im Frühjahr 1917 stützte. Zitat Ende. Im französischen Senat erklärte am 13. Mai 1919 Gourdon de Vienne, Zitat, die russische Revolution und der große Krieg wurden von der Hochfinanz inszeniert. Ja, dieser gemeinste Feldzug des Goldes gegen das christliche Kreuz ging mehr oder weniger auf die wahnsinnige Gier der Juden nach Weltherrschaft zurück. Bolschewismus ist weiter nichts als talmudischer Aufrührergeist. Russlands Revolution war eine Judenrevolution, die von Deutschland, dieser Wiege des modernen Judentums, unterstützt wurde. Und Russlands Henkersknechte, die Bolschewisten, sind mehr oder weniger alle Mitglieder der Rasse Judas. Zitat Ende. Angeführt bei Wilhelm Meister, Judas Schuldbuch, München 1921, Seite 206. Wie schließlich auch der Zionismus in diese Fragen hineinspielt, zeigt Arthur Hollitscher. Er schildert im Novemberheft 1921 der Neuen Rundschau seine Reise nach Sowjetrussland mit folgenden Worten. Zitat. Wem das Glück zuteil geworden war, das elementare Erlebnis, Sowjetrussland mit dem Herzen und Hirn aufzunehmen, dem musste in Karlsbad die überraschende Parallele Moskau-Zion zwingend zum Bewusstsein kommen. Unsere im Entstehen begriffene, im tiefsten Wesen utopische Kultur wurde von deutschen Seherphilosophen vorbereitet, wird von deutschen Praktikern, Organisatoren gefestigt. An der Spitze der Bewegungen aber sehen wir die genialen befreiten Ostjuden ungestüm vorwärts drängen. Der Führer des heutigen Weltzionismus ist der Russe Professor Weizmann. Die obersten Männer der Exekutive sind die Russen Sokolow und Ussishkin. Sie bilden mit den Organisatoren und Aufbauern Palästinas Rupin, Lichtheim, den Deutschen, eine Einheit, die von der Internationale der Weltjudenschaft anerkannt ist. Denn es gibt außer der Internationale Rom, der Internationale Moskau, heute nur noch diese dritte Internationale Zion, die weltliche Macht aus den Wurzeln der Religion entfaltet. Zitat Ende. Im Jahre 1921 war in Berlin das Buch des Historikers Alexander M. Kulischer, Das Wesen des Sowjetstaates, erschienen, aus dem Theodor Fritsch im Handbuch der Judenfrage zitiert, die marxistische Sekte, die in Russland die Diktatur des Proletariats ausübt, die russische kommunistische Partei, ist weder eine Arbeiter- noch überhaupt eine politische Partei, sondern sie ist eine geschlossene, privilegierte, das Volk durch militärische Gewalt beherrschende und auf seine Kosten lebende Herrenkaste. Diese Kaste, die in sich die revolutionäre Lehre weiterbildete, bestand von Anfang an in entscheidendem Maße aus Juden. 1901 bis 1903 waren 29,1%, 1905 34% der verhafteten Führer der russischen Revolutionäre Juden. Unter den Größen der Revolution von 1917 waren die Juden die wichtigsten Männer. Trotzki Braunstein war früher Mitarbeiter an deutschen sozialdemokratischen Zeitungen. Radek Sobelson hat von Russland aus mit besonderer Energie die Revolutionierung Deutschlands betrieben. Sinowjew Apfelbaum, Kamenev Rosenfeld, der erste Berliner Botschafter Joffe, Lageski Krachmann, Bogdanow Silberstein, Wolodarski Kohn, Piatnatski Levin, Zwedich von Stein, Maklakowski Rosenbaum, Lopinski Löwenstein, Wobrow Natanson, der Außenminister Litwinow Finkelstein führten oder führen die UdSSR. Weiter Martow Zederbaum, Tschernow Liebermann, Steklow Nechamkes, Gorev Goldmann, Suchanow Himmer, Kamkow Katz. Wo der Jude nicht offen an der Spitze stand, da spielte er den Privatsekretär der bolschewistischen Machthaber, wie Rosenberg bei Tschitscherin. Als im Januar 1919 das bolschewistische Russland einen Trupp roter Agenten nach Wien schickte, da waren unter den 22 Abgeordneten 21 Juden. Nach der 31. Auflage des Handbuches saßen im Rat der Volkskommissare Vor der Säuberung durch Stalin, in der Zeit der schlimmsten Terrorakte unter den 22 Mitgliedern, 17 Juden. Im Kriegskommissariat waren es 33 unter 43. Im Außenkommissariat 13 unter 16. Im Finanzamt 30 unter 34. Im Justizamt 20 unter 21. Im Kultusamt 41 unter 52. Im Versorgungsamt 6 unter 6. Im Arbeitsministerium 7 unter 8, bei der amtlichen Presse 41 unter 41. Gegen die jüdischen Versuche, den jüdischen Anteil am Bolschewismus abzustreiten, sagt die außerordentlich judenfreundliche Schrift von J.F. Bodichev und Alfred Nossig, Bolschewismus und Judentum, Berlin, 1921, Seite 21, Zitat: Jeder, der zur Zeit der Vollentwicklung des bolschewistischen Regimes in Russland war, wird es bestätigen, dass Personen jüdischer Abstammung nicht nur in leitenden Komitees der Bolschewiki, sondern auch in allen Ämtern und sogar in der Cheka, der staatlichen Henkerorganisation, in auffallend großer Zahl zu finden sind. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund der Erfahrung, die die Welt mit dem von Juden geprägten Sowjetkommunismus gemacht hat, ist beeindruckend, wie der Jude Baruch Levi in einem Brief an Karl Marx die kryptojüdische Weltreligion des Kommunismus beschrieben hat, die sich im Projekt Maastricht Europa fortsetzt. Er schrieb, Zitat: Das jüdische Volk als Ganzes genommen wird selbst sein Messias sein. Seine Herrschaft über die Welt wird erreicht werden durch die Vereinigung der übrigen menschlichen Rassen, die Beseitigung der Grenzen und der Monarchien, die der Wall des Partikularismus sind, und durch die Errichtung einer Weltrepublik, die überall den Juden die Bürgerrechte zubilligen wird. In dieser neuen Organisation der Menschheit werden ohne Opposition die Söhne Israels überall das führende Element sein, besonders wenn es ihnen gelingt, die Arbeitermassen unter die feste Leitung von einigen der ihrigen zu bringen. Die Regierungen der Völker, die die Weltrepublik bilden, werden mit Hilfe des Sieges des Proletariats ohne Anstrengungen alle in jüdische Hände gelangen. Das Privateigentum wird dann durch die Regierenden jüdischer Rasse unterdrückt werden können, die überall das Staatsvermögen verwalten werden. So wird die Verheißung des Talmud erfüllt werden, dass die Juden, wenn die Zeiten des Messias gekommen sind, die Schlüssel für die Güter aller Völker der Erde besitzen werden. Zitat Ende. Veröffentlicht in der Revue de Paris, Jahrgang 35, Nummer 11, Seite 574. Hier zitiert nach jüdische Selbsterkenntnisse, Hammer Verlag, 1929, Seite 34. Die Logik dieses Projektes hat Adolf Hitler im Gespräch mit Rudolf Hess und Otto Wagner in fast wörtlicher Übereinstimmung mit dem Brief von Baruch Levi an Karl Marx dargelegt, das Otto Wagner wiedergibt. Rudolf Hess hatte in dem Gespräch auf den vermeintlichen Widerspruch hingewiesen, den er, Hess, darin sah, dass Juden die sozialistischen Bewegungen in der ganzen Welt anführten und so selbst die Grundlagen der jüdischen Herrschaft vermittels des Geldes unterminieren würden. Hitler widersprach ihm, Zitat: Nein, das widerspricht dem nicht. Den Fehler der wirtschaftlichen Ordnung von bisher, auch den Fehler, der in der allgemeinen Auffassung des Geldwesens besteht, haben einige kluge Juden längst entdeckt, vielleicht ohne eine Lösung gefunden zu haben. Und dass er durch die Industrialisierung der Wirtschaft und ihren weltweiten Ausbau immer krasser in Erscheinung treten muss, darüber waren sie sich auch klar. Infolgedessen musste befürchtet werden, dass mit der Zeit in der Welt die Erkenntnis reift, dass die bestehende Ordnung geändert werden muss, wobei dann allerdings auch die Möglichkeit des Schmarotzens eingeengt oder vielleicht sogar beseitigt würde. Das Schmarotzergehirn des Juden arbeitet mit seinem sechsten Sinn rasch. Es denkt: Wenn mir das Schmarotzern in der bisherigen Form nicht mehr möglich sein wird, dann muss ich eben in der kommenden neuen Form eine Möglichkeit suchen. Bisher war mein Hochziel, die Macht in einem Staat zu gewinnen, um meine Herrschaft und mein Eigenleben zu sichern. Wenn sich nun neue Staatsformen entwickeln, dann müssen wir eben versuchen, im Staat der neuen Form die Macht in die Hand zu bekommen. Da die neue Form herbeigeführt werden wird durch die Revolution der durch die Industrialisierung geknechteten arbeitenden Massen, so ist es am einfachsten, von vornherein deren Führung bei der Revolution zu übernehmen. Dann werden wir mit dieser Revolution uns ohne irgendwelche Umwege zugleich den neuen Staat und unsere neue Herrschaft schaffen. Den Staat der arbeitenden Massen, die wir führen und den wir regieren. Es fällt mir schwer, dass ich den Juden für so bewusst und geistig überlegen halten soll, dass er diese Überlegungen am Rat der Weisen von Zion tatsächlich planmäßig so angestellt und von Anfang an so durchgedacht hat, wie ich das eben darlegte. Das wäre enorm. Aber sein sechster Sinn führte ihn da instinktiv und unbewusst den richtigen Weg, auf dem ihm das Bewusstsein allerdings inzwischen längst gekommen ist. An dieser Stelle warf Wagner ein: Nun haben wir es dann aber mit zwei verschiedenen Methoden der Juden zu tun, die sich gegenseitig bekämpfen müssen und sich eigentlich ausschließen. Darauf Hitler: Solange Juden sie gebrauchen, tun sie sich nichts. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Wenn aber wir zum Beispiel eine solche Sozialwirtschaft durchführen wollen und einen Staat dazu einrichten würden, ähnlich wie die Herrschaft des Proletariats, wie sie es so herrlich nennen, dann sollen sie einmal sehen, wie beide Gruppen über uns herfallen, die liberalistischen Schmarotzer der Methode der Vergangenheit und die marxistisch-bolschewistischen Schmarotzer der neuen Methode. Und da sie ihre Völker, obwohl sie nur 2 bis 5% bei ihnen ausmachen an Zahl, fest in der Hand haben, werden sie diese Völker über uns herjagen. Denn nun sind wir beiden gefährlich. Den einen, weil wir uns von ihnen freimachen wollen, und den anderen, weil wir ihnen mit unserer Sozialwirtschaft schon wieder das Wasser abgraben. Zitat Ende. Aus Otto Wagener, Hitler aus nächster Nähe. Aufzeichnungen eines Vertrauten, 1929 bis 1932. Herausgeber H. A. Turner, Ullstein Verlag, 1978, Seite 152 folgend. Als Adolf Hitler in scheinbar noch friedlicher Zeit, geradezu prophetisch, das Wesen des heraufziehenden Zweiten Weltkrieges als vereinte Weltkonterrevolution des Judengeistes gegen den deutschen Geist bestimmte, mag er schon Kenntnis davon gehabt haben, dass die Sowjetunion sich fest in jüdischer Hand befand. Später änderte sich unter Stalin die Form, aber nicht der Inhalt dieses Herrschaftsverhältnisses. Für ein künftiges Geschichtsbuch schlägt Ernst Nolte folgenden Eintrag vor, Zitat: Deutschland ging an Adolf Hitler zugrunde, aber nicht 1945, sondern um 2020, weil man die Deutschen zu der Meinung gebracht hatte, sie handelten und dächten richtig, wenn sie in allem das Gegenteil von Hitlers Taten und Gedanken zu verwirklichen versuchten. Zitat Ende. Ernst Nolte, Späte Reflexionen, Seite 124. Noltes Sarkasmus ist zwar erfrischend, aber er kann hier nicht das letzte Wort sein. Die aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts aufsteigenden Fragen sind die Pfadfinder des Weltgeistes und als solche willkommen zu heißen. Fußnoten, Personalia. Samuel Untermeyer war ein geschworener Feind der Deutschen, betätigte sich als Aktivist für seine Herkunftsgruppe, stand in der Anwaltsliste und wirkte als Politiker der Demokraten. Bald Millionär war er in den 30er Jahren einer der Architekten des Zionismus. Der jüdische Schriftsteller Arnold Zweig wurde als Sohn eines jüdischen Sattlermeisters geboren, der vor polnischem Antisemitismus nach Deutschland geflohen war. In der Weimarer Zeit war er für marxistische und zionistische Organe aktiv. Im Jahre 1933 wanderte er nach Haifa aus. In der SBZ bzw. DDR bewahrte Zweig kommunistische Linientreue. Er wirkte unter anderem als Präsident der Akademie der Künste und als Volkskammerabgeordneter. Zweig erhielt von den Sowjets den Leninpreis und von Walter Ulbricht den Nationalpreis. Zum 70. Geburtstag des Kreml-Diktators sang er, um Stalins Größe zu beschreiben, »Verlässt uns die Fähigkeit zu sprachschöpferischen Einfällen.« Das Zionistenblatt Yediot Chadasbot betonte anlässlich seines Todes, er habe, Zitat, »seiner Sehnsucht nach dem schönen Israel noch kurz vor dem Tode Ausdruck verliehen.« Avraham Menachem Mendel Ossischkin war führender Zionist, langjähriger Präsident des jüdischen Nationalfonds und einer der Pioniere der Bewegung. Der Soziologe und Zionist Arthur Ruppin war einer der Wegbereiter der Gründung der Stadt Tel Aviv. Von 1904 bis 1907 übernahm er die Leitung des von ihm gegründeten Büros für Statistik der Juden in Berlin. 1908 wanderte Ruppin in Palästina ein. Er übernahm die Leitung des neu geschaffenen Palästinaamtes, der offiziellen Vertretung der zionistischen Weltorganisation in Jaffa. Ihm zur Seite stand als Stellvertreter Jakob Thon. Häufig wird er der Vater der zionistischen Siedlungsbewegung genannt. Er zeigte sich Gedanken der Eugenik gegenüber aufgeschlossen, forderte für die neue Besiedlung Palästinas eine Auslese des Menschenmaterials und traf noch im August 1933, also nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland, mit dem Rassenforscher Hans F. K. Günther in Jena zusammen. Die Anzusiedelnden sollten von besonderer körperlicher, beruflicher und moralischer Beschaffenheit sein. Der jüdische Journalist Karl Radek, eigentlich Karol Sobelsohn, lernte 1914 in der Schweiz Lenin kennen und wurde dessen liebster Verbündeter, laut Solzhenitsyn. Mit Lenin reiste er im verplombten Waggon im März 1917 durch Deutschland nach Russland, wo er führend am bolschewistischen Umsturz beteiligt war. 1918 und 1923 entsandte Lenin Radek Sobelsohn nach Deutschland, um es reif für die Rote Revolution zu machen. Er arbeitete damals an der Gründung und dem Aufbau der KPD maßgeblich mit. Leo Trotzki, vollständiger Name Lev Davidowitsch Trotzki, gebürtig Lev Davidowitsch Bronstein, jiddisch Leib Bronstein, war ein jüdischer Politiker und marxistischer Revolutionär. Er war Volkskommissar, Minister des Auswärtigen für Kriegswesen, Ernährung, Transport, Verlagswesen sowie Gründer der Roten Armee. Als Kriegskommissar während des Bürgerkrieges 1918 bis 1920 befürwortete Trotzki den revolutionären Massenterror und war für zahllose Kriegsverbrechen verantwortlich. Nach Trotzki wurde die von der sowjetischen Parteilinie des Marxismus-Leninismus abweichende Richtung des Trotzkismus benannt. Grigori Jewsejewitsch Sinowjew, eigentlich Sinowjew Hirsch-Apfelbaum, war ein jüdischer Bolschewist. Er war von 1921 bis 1926 Mitglied des Politbüros der ZK der KPR, dem Vorgänger der KPDSU. Ursprünglich ein enger Weggefährte von Josef Stalin, wurde er später hingerichtet. Zitat: 90 von 100 Millionen Sowjetrussen müssen mitziehen. Was den Rest angeht, so haben wir ihnen nichts zu sagen. Sie müssen ausgerottet werden. So Grigori Sinowjew Ende 1917. Adolf Abramowitsch Joffe war ein russisch-sowjetischer Revolutionär und Weggefährte Leo Trotzkis. Joffe stammte aus einer reichen jüdischen bzw. karäischen Familie. Sein Vater war Eigentümer des gesamten Post- und Personenverkehrsnetzes auf der Krim, besaß ein Haus in Moskau und stand in engen Beziehungen zum russischen Politiker und zeitweiligen Regierungschef Sergei Witte. Im April 1918 wurde er zum sowjetischen Vertreter, also Botschafter, in Deutschland ernannt, wo er mit dem künftigen Leiter der sowjetischen Geheimpolizei OGPU, Wjatscheslaw Menschinski, zusammenarbeitete. Anfang November wurde Joffe gemeinsam mit dem ganzen sowjetrussischen Botschaftspersonal nach Anschuldigung der Vorbereitung eines Aufstandes und der subversiven Tätigkeit ausgewiesen. Ossip Aronowitsch Pjatnitski, richtiger Name Tarschis, war seit Januar 1918 Mitglied des Exekutivkomitees des Moskauer Sowjets. Ab 1921 arbeitete Pjatnitski im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale. Bis 1926 leitete er dort den internen Geheimdienst OMS. In dieser Position überwachte er die globale Ausweitung der KI-Aktivitäten und erwarb sich im Laufe der Jahre großen Einfluss. Maxim Maxinowitsch Litwinow, Rekte Meyer Henoch Moischewitz Wallach Finkelstein, war der Sohn einer reichen jüdischen Bankiersfamilie. Er wurde zum Dreh- und Angelpunkt, über den sämtliche ausländische Spenden für die KPDSU liefen. Gegen seine Entscheidungen war selbst Lenin machtlos, denn Litwinow war der Mann der Rothschilds und somit mächtiger als Lenin. Julius Ossipowitsch Martow, Rekte Zederbaum, war ein russischer Politiker und Sprecher der Menschewiki in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Die Politik der Bolschewiki kritisierte er als Diktatur einer Minderheit. Viktor Michailowitsch Tschernow, Rekte Liebermann, war Gründer der Partei der Sozialrevolutionäre und Landwirtschaftsminister in der provisorischen Regierung in Russland. Er operierte gegen die Bolschewiki. Juri Michailowitsch Steklow, Rekte Ovshi Moisewitsch Nechamkis, war ein russischer Revolutionär, Journalist und Historiker. Steklow trat 1903 den Bolschewiki bei. 1917 war er Chefredakteur der neu gegründeten Zeitung Izvestia. Im Zuge der stalinschen Säuberungen wurde er im Februar 1938 verhaftet. 1941 starb er im Gefängnis. Boris Isakowitsch Gorev, Rekte Boris Isakowitsch Goldman, beteiligte sich ab 1893 an der revolutionären Bewegung. 1917 war er Mitglied des Zentralkomitees der Menschewiki. 1920 verließ er die Partei. 1937 wurde er im Zuge der stalinschen Säuberungen verhaftet, 1938 erschossen. Ende der Fußnoten.